Helfer und Komplizen. Frage John Doe: Was wird mit Mossack Fonseca geschehen, wenn das alles veröffentlicht wird? Antwort Süddeutsche Zeitung: Ich denke, die Firma wird Probleme bekommen. Jeden, der in diesem Geschäft des Geheimnisbewahrens so viele geheime Daten verliert, erwartet großen Ärger, nicht nur mit seinen Kunden. John Doe: Und Jürgen Mossack und Ramon Fonseca, werden sie tatsächlich ins Gefängnis müssen oder ausgeliefert werden oder werden sie versuchen zu fliehen und sich zu verstecken? SZ: Eher nicht. Panama hat seine Gesetze ziemlich gut auf diese Art von Geschäft zugeschnitten, wenn wir das richtig verstehen, vom Sanktionsbruch mal abgesehen. Und die panamaischen Behörden müssten die beiden auch verfolgen wollen, was zu bezweifeln ist. John Doe: Aber Jürgen Mossack ist Deutscher. SZ: Er sollte wahrscheinlich nicht mehr viel reisen, aber wenn er in Panama bleibt, wird er wohl wenig zu befürchten haben. John Doe: Traurig, aber wahrscheinlich habt ihr recht. Werdet ihr als Journalisten nicht wütend, wenn solche Leute davonkommen? SZ: Doch. Aber die Strafverfolgung ist nicht mehr unser Job. Inzwischen ist es August geworden und die Datenmenge ist auf mehr als 2 Terabyte gewachsen. In diesen Monaten haben allein wir beide uns durch hunderte Firmen und tausende E-Mails geklickt. Mit uns recherchieren mittlerweile mehr als 100 Kollegen in über 50 Ländern. Insgesamt haben die Prometheus-Rechercheure wohl eine 5-stellige Zahl von Firmenordnern geöffnet und gesichtet. Das Bild von Mossack Fonseca, das so entstanden ist, steht dem gegenüber, das die Kanzlei zu verbreiten versucht. Nach allem, was wir und unsere Kollegen sehen, ist die Firma eben keine gewöhnliche Kanzlei, die ab und an das unvermeidliche Pech hat, es mit ungesetzlich handelnden Klienten zu tun zu haben. Viel eher ist es wohl ein Unternehmen, das nach außen mit wohlklingenden Begriffen wie Compliance und Due Diligence operiert, aber innen offenbar nicht ganz so sauber ist. Ein gutes Beispiel dafür ist die Rolle von Mossack Fonseca in der Siemens-Affäre um die schwarzen Kassen in Lateinamerika. Hier spielt MOSFON im Grunde nur eine Nebenrolle. Die treibenden Kräfte sind die Siemens-Manager. Aber die Kanzlei hilft den Managern nicht nur, das schwarze Geld in saubere Kanäle zu verteilen, sondern zeigt ganz nebenbei, was von einigen ihrer angeblich eisernen Prinzipien zu halten ist. Ziemlich wenig nämlich. Wenn Mossack Fonseca in den vergangenen Jahren von Journalisten angegriffen wurde, ließ die Firma standardmäßig erklären, man habe keinen Kontakt zu Endkunden, führe keine Banktransaktionen für Endkunden durch und habe sich den höchsten Standards der Due Diligence, also der Sorgfaltspflicht, verschrieben. Außerdem würde man niemals ungesetzliche Handlungen tolerieren oder gar unterstützen. Wenn wir diese Stellungnahmen lesen, sind wir noch immer sprachlos, obwohl wir uns nach all den Monaten längst an solche Ausreden hätten gewöhnen können. Aber das Selbstbewusstsein, mit der die Kanzlei Mossack Fonseca ihr Geschäft schönredet, ist jedes Mal wieder erstaunlich. Die MOSFON-Berater kannten handelnde Siemens-Manager, also Endkunden, persönlich und haben sie offenbar in Panama getroffen, etwa in einem Hotel oder einem Einkaufszentrum. Die MOSFON-Berater haben für einzelne Personen und für verschiedene der beteiligten Briefkastenfirmen nachweisbar Überweisungen durchgeführt. Sie haben als dritte Partei Konten für Siemens Schwarzgelder sogar gegründet, verwaltet und später wieder aufgelöst. Noch 2012 haben sie dabei rund 2 Millionen US-Dollar an ein UBS-Nummernkonto überwiesen, ohne die Due Diligence ernst zu nehmen. Den Einwand eines MOSFON-Kollegen, der Siemens-Manager Hans-Joachim K., sei in eine Schmiergeldaffäre verwickelt gewesen, wischte dessen Ansprechpartner bei Mossack Fonseca mit dem Halbsatz beiseite: Das sei Schnee von gestern. Dabei speisten sich die Millionensummen in Firmen jener Ex-Siemens-Manager genau aus diesem Schnee. Allein in diesem einen Fall ignoriert Mossack Fonseca derart viele Warnzeichen, dass es beinahe unheimlich ist. Die Beteiligten waren zum Teil unwillig, ausreichend Informationen über sich zu liefern. Sie nutzten mehrere Konten. Sie traten konspirativ auf. Sie lieferten widersprüchliche Erklärungen über die Herkunft der Gelder. Sie waren sogar schon mit dem Verdacht auf Finanzstraftaten in Verbindung gebracht worden. Diese Warnsignale, auf die Geldwäsche-Experten immer wieder hinweisen, lernt jeder zu deuten, der in einer Bank auch nur einen Hauch von Verantwortung übertragen bekommt. Auch bei Mossack Fonseca ist man nicht naiv. Wir finden heraus, dass eine Mossfon-Tochter sogar Seminare zur Geldwäschebekämpfung anbietet. Dennoch ignorieren Mossfon-Leute solche Anzeichen wieder und wieder. Der Fall Siemens zeigt, wie wenig sich Mossfon dafür interessiert, ob in den von ihnen verwalteten Firmen zweifelhafte Dinge vorgehen. Spätestens ab Mitte 2008 wussten die Mossfon-Leute von problematischen Siemens-Kassen. Mossack Fonseca hat sein Mandat jedoch nicht niedergelegt. Im Gegenteil, die Mitarbeiter halfen offenkundig sogar dabei, Geld hin und her zu überweisen. Kahrs Vertrauensmann bei Mossfon machte gegenüber der Berenberg Bank offensichtlich falsche Angaben zum Ursprung der Gelder und Mossfon-Angestellte transferierten diese Gelder weiter von Konto zu Konto und am Ende zu Hans-Joachim Kahr selbst und zu einem weiteren Siemens-Kollegen. All das tat Mossack Fonseca unter gekonnter Verschleierung verräterischer Details, unter Zuhilfenahme von Codewörtern, Abkürzungen und sogar anonymen E-Mail-Adressen. Derart konspirativ verhalten sich die Mossfon-Leute aber nicht nur im Fall von Siemens. Wir finden Dutzende Fälle, in denen die Vermögensverwaltungsabteilung von Mossfon die Endkunden, mit denen die Kanzlei angeblich doch nie zu tun hat, mit anonymen E-Mail-Konten versorgt. Diese E-Mail-Adressen enden auf @tradedirect.biz, ein E-Mail-Dienst, von dem wir zuvor noch nie gehört haben. Auf der Internetseite www.tradedirect.biz bietet die Firma Global Trade and Professional Consulting an, mit einem angeblichen Fokus auf International Exporting and Importing. Tatsächlich gibt es nur einen weiterführenden Link, der blinkend auf der Seite steht: Secure Email. Wer darauf klickt, landet direkt auf der Anmeldeseite eines gewöhnlichen Outlook-Servers. Ganz ähnlich übrigens dem der Süddeutschen Zeitung. Aber in wessen System loggt man sich hier ein? Nach ein paar weiteren Rechercheschritten in den Daten wissen wir es. Es ist ein interner Mail-Server von Mossack Fonseca. Nach ein wenig Recherche in den Daten ist klar, Trade Direct International, deren E-Mail-Endung so viele Mossfon-Kunden für ihre heimliche Kommunikation benutzen, gehört zum Mossack Fonseca-Kosmos. Jürgen Mossack und Ramon Fonseca halten laut unseren Daten die Aktien der Trade Direct International über eine Scheinfirma namens Serena Services LLP, die ihren Sitz in Großbritannien hat. Die Webseite, auf der von Import-Export-Geschäften die Rede ist, scheint kaum mehr als eine Fassade zu sein. Anmerkung: Eine entsprechende Anfrage an Jürgen Mossack und Ramon Fonseca blieb bis zum Redaktionsschluss dieses Buches unbeantwortet. Wir finden interne E-Mails, die genau festhalten, wie sich Kunden dort einloggen können. Die E-Mails beschreiben die unter Tarnnamen angelegten Kundenkonten, etwa winniepoo@tradedirect.biz. Die Bildschirmnamen: Winnie Pooh, Benutzernamen: Winnie und die Passwörter: win48491. Wir könnten uns in Dutzende klandestine E-Mail-Konten einloggen, theoretisch. Wir machen es natürlich nicht, so verlockend es auch ist. Die Tarnidentitäten sind dabei oft bizarr gewählt. Neben Winnie Pooh, dem Bären aus dem gleichnamigen Walt Disney Zeichentrickfilm, stoßen wir auf Zauberlehrling Harry Potter und Daniel Radcliffe, den Schauspieler, der mit der Rolle des Harry Potter berühmt wurde. Andere Aliase lauten Fighter, Panama, Oktoberfest oder gar Vater, Tochter und Sohn. Und es wird noch besser. Wie in einem sehr schlechten Agentenfilm sprechen die Mossfon-Berater ihre Kunden in den E-Mails auch tatsächlich mit den Decknamen an. Lieber Harry, hi Sohn, hallo Vater. Unsere Lieblingszeile ist aus einer E-Mail an Winnie Pooh. Ich beziehe mich auf mein Treffen mit Harry Potter. Harry Potter ist übrigens ein erfolgreicher US-Anwalt. Vater ebenso. Winnie Pooh, eine Managerin. Und Fighter, also Kämpfer, ein ehemaliger Boxweltmeister. Die E-Mails der Kunden kommen durch die Verbindung mit dem MOSFON-internen Server bei den MOSFON-Mitarbeitern dann auch tatsächlich nur mit dem Tarnnamen an, sodass wir jedes Mal recherchieren müssen, wer hinter Vater, Harry Potter oder Bruni steckt. Auffällig ist auch, dass Kunden mit anonymer E-Mail-Adresse bei Mossack Fonsecas seltsamer Trade-Direct-Firma sehr häufig ein Problem mit undeklarierten Geldern zu haben scheinen. Noch interessanter ist aber, dass ihre jeweiligen Berater von Mossack Fonseca nicht selten diese Probleme zu kennen scheinen. Ein paar Beispiele. Ein Kunde etwa meldet sich, weil er ein paar Schecks im Wert von etwa 100.000 Dollar einlösen möchte, aber bitte ohne Verbindung zu sich oder seiner Firma. Jeder Sparkassenlehrling würde an dieser Stelle die Frage stellen, warum wollen Sie das denn? Mossack Fonsecas Berater dagegen werden erfinderisch, um dem Kunden die beste Lösung zu geben. Man könne das Geld in eine anonyme Stiftung legen, ist einer der Vorschläge, die dann Aktien einer Firma kauft und diese Firma macht eine Spende an den Kunden. Oder, rät einer der MOSFON-Anwälte, man könne eine Offshore-Firma gründen und in die Statuten schreiben, dass diese Firma namens ABC auch unter dem Namen XYZ und BLA Geschäfte macht. So könne er das Bankkonto auf einen dieser anderen Namen laufen lassen. Für zwei andere Kunden kommt ein MOSFON-Berater mit einem ähnlich ausgefallenen Vorschlag. Kunde 1 würde gerne sehr viel Geld aus den USA ins Ausland bringen. Kunde 2 würde gerne seine Gelder aus Singapur dezent zurück in die USA schaffen. Die Idee von Mossack Fonseca: Die Kunden sollten sich das Geld gegenseitig überweisen. Kunde 2 800.000 Dollar von seinem Konto in Singapur auf ein Konto von Kunde 1 in der Schweiz. Kunde 1 innerhalb der USA von seinem Konto auf das von Kunde 2. So hätten beide 800.000 US-Dollar dort, wo sie das Geld gerne sehen. Allerdings, so der MOSFON-Mann, müsse man sich noch einen Grund für die Überweisung von Kunde 1 an Kunde 2 innerhalb der USA überlegen. Vielleicht eine Art Services Agreement, sodass Kunde 1, Kunde 2 für nie stattgefundene Dienste bezahle. Doch MOSFON schlägt tatsächlich vor, eine Scheinrechnung auszustellen, eine Anleitung zur Verschleierung. Die Schmerzgrenzen von Mossack Fonseca sind erstaunlich niedrig. Der Kundin mit dem Alias Tochter empfehlen sie sogar, den Referenzbrief zu einer Überweisung in die Schweiz auf MOSFON auszustellen, denn Mossack Fonseca ist eine Anwaltskanzlei, so sollte nicht der Anschein oder der Gedanke aufkommen, dass sie Geld außer Landes bringen. MOSFON hilft also, eine Fassade aufzubauen und verspricht, dass wir irgendwie versuchen, Compliance zu vermeiden. Entschuldigung, Compliance vermeiden? Würden solche Beispiele nur vereinzelt auftreten, wären sie vielleicht erklärbar, als individuelles Versagen Einzelner. Aber es sind keine Einzelfälle. Wir sehen an vielen Stellen, dass Mossack Fonseca mitspielt, wenn es um verdächtige Transaktionen oder Anfragen geht. Anmerkung: Auf eine Anfrage zu den aufgeführten Beispielen antwortete MOSFON bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht. Wir stoßen beispielsweise auf den Fall eines früheren Siemens-Vorstands. Er nutzte Mossack Fonseca offenbar, um Geld diskret aus der Schweiz nach Panama umzuleiten. Wenige Tage nachdem Ende November 2012 das Steuerabkommen mit der Schweiz im Bundesrat gescheitert war, das vorgesehen hätte, dass Steuerhinterzieher anonym bleiben und straffrei ausgehen würden, gingen E-Mails bei MOSFON ein, in denen sein Name erwähnt wurde. Ein Kundenbetreuer der andorranischen Antbank erklärte, man wolle den Escrow-Service von MOSFON nutzen, also Geld über die Bande Mossack Fonseca woanders hin überweisen. Der Kunde habe durch Geschäfte in den USA und Schweden Vermögen angehäuft, heißt es in einem Mailwechsel von Dezember 2012. Auf mehreren Schweizer Konten lägen etwas mehr als 2 Millionen Euro und gut 1 Million Schweizer Franken. Dieses Geld wolle der ehemalige Siemens-Manager laut den E-Mails auf ein Investmentkonto der Antbank in Panama transferieren. Wir finden in den Unterlagen auch eine Kopie seines bis 2014 gültigen Passes. Außerdem ein Empfehlungsschreiben eines Zürcher Vermögensverwalters, in dem es heißt, der Ex-Siemensianer sei seit 2008 Kunde und ein seriöser und achtbarer Mensch. Von einem Konto, das den Unterlagen zufolge nicht auf seinen Namen, sondern auf den einer Briefkastenfirma läuft, ging das Geld offenbar in mehreren Tranchen an eine Treuhandfirma, die es wiederum an die Antbank Panama transferierte, zu Händen einer weiteren Treuhandfirma. Diese ist eine Firma von Mossack Fonseca. Von ihrem Konto, so die Anweisungen an Mossack Fonseca, sollten die Millionen sofort auf das Konto des Endkunden überwiesen werden. Allerdings sei zu beachten, dass der Name des Kontoinhabers auf keinen Fall auf der Überweisung auftaucht. Auf diese Weise flossen im Dezember 2012 insgesamt rund 3 Millionen Euro von der Schweiz nach Panama, ohne dass nach außen hin der Name des Ex-Siemens-Mannes sichtbar wurde. Mossack Fonseca intern ist der Endempfänger jedoch klar benannt. Warum überwies dieser seriöse und achtbare Mensch das Geld von dem Schweizer Konto nicht ohne Umwege auf ein Investmentkonto in Panama? Warum wurde ein viel komplizierterer und auch teurerer Weg gewählt? Mossack Fonseca rechnete für den geheimniskrämerischen Geldtransfer 0,5% der überwiesenen Summe ab, bei insgesamt rund 3 Millionen Euro, also etwa 15.000 Euro. 15.000 Euro für einen Transfer, der mit einer simplen Überweisung abgewickelt werden könnte, die bei vielen Banken sogar umsonst ist. Eine Überweisung aber wäre den Steuerbehörden womöglich nicht verborgen geblieben und damit auch nicht der Name des Ex-Siemens-Vorstands. Anmerkung: Auf unsere Anfrage meldete sich ein Anwalt, der erst eine längere Antwortfrist erbat. Dann, nach einer Woche, sagte er lediglich, der Siemens-Vorstand habe von all diesen Vorgängen keine Kenntnis, um schließlich schriftlich mitzuteilen, sein Mandant könne zu unseren Fragen keine Auskünfte geben. Das ganz normale Geschäft für Mossack Fonseca ist nicht der Treuhandservice, wie ihn der ehemalige Siemens-Vorstand nutzte, sondern der massenhafte Verkauf von Scheinfirmen und Stiftungen an die institutionellen Vermittler. Diese Vermittler reichen die Gesellschaften an ihre jeweiligen Kunden weiter. Im Moss von Sprachgebrauch die Endkunden. In diesem Brot- und Butterbereich des Mosfon-Geschäfts geht es nicht um astronomische Vermögen und da werden keine Harry Potter-E-Mail-Adressen vergeben. In diesen Gesellschaften parkt der ganz normale, steuerminimierende Immobilienmakler, Zahnarzt oder Unternehmer sein Geld. Tatsächlich weiß Mossack Fonseca über diese Leute meistens ziemlich wenig. Aus internen Mosfon-Unterlagen ist sogar ersichtlich, dass sie bei Tausenden von Offshore-Firmen nicht einmal die Eigentümer kennt. Was man bei Mossack aber zumindest oft sehr wohl kennt und weiß, sind die Gründe, warum Banken und Vermögensverwalter diese Briefkastenfirmen brauchen. Denn als Verkäufer treffen sich die Mossack-Mitarbeiter natürlich immer wieder mit ihren Kunden, vor allem den regionalen Briefkastenfirmenverkäufern in Ländern wie der Schweiz, Luxemburg oder Großbritannien. Über solche Gespräche erstatten die Mossack Fonseca-Leute Bericht, und zwar schriftlich, in dafür vorgesehene Felder im internen Computersystem. Die Berichte, die uns vorliegen, könnten kaum deutlicher sein. Dort finden sich dutzende Male Bemerkungen über Banken, deren Kunden undeklarierte Gelder hätten und deswegen sehr sensibel seien, was die Geheimhaltung anginge. Bei einem Kunden notieren die Berater, seine Kunden wollen in der Regel ihr Vermögen vor Ex-Frauen und der Steuer verstecken. Und so geht es weiter. Denn gibt es noch etliche Berichte, in denen offen festgehalten wird, die 2005 eingeführte europäische Zinsabschlagsteuer werde die Geschäfte mit diesem oder jenem Kunden ankurbeln. Die Steuer gilt nämlich nur für Konten von EU-Bürgern. nicht aber für Konten von panamaischen Firmen. Die Einführung der Steuer war für das Geschäft von Firmen wie Mossack Fonseca eine Art Turbo-Booster. Allein in der Schweiz stieg der Anteil der Konten, die in der Hand von Offshore-Firmen waren, um 10 Prozentpunkte. Die Zahl von Privatleuten als Kontoinhaber sank entsprechend. Der Verdacht liegt nahe, dass viele eine Briefkastenfirma gegründet haben, damit nicht mehr sie als Kontoinhaber auftauchen, sondern diese anonyme Firma, der man im Zweifel nicht ansieht, wem sie wirklich gehört. In den Moss von Memos der jüngsten Jahre finden sich auch immer wieder leicht deprimierte Notizen über Banken, die kaum mehr Schwarzgeld verwalteten und deswegen als Kunden nicht mehr in Frage kämen. In mehreren Fällen haben wir beobachtet, dass Banken ihre Rolle als Beihilfetäter kaum verklausulierend von Moss von ebenso wenig abgelehnt wurden wie deren Klienten. Stattdessen stand man oft mit Rat und Tat zur Seite. Die Moss von Leute erklärten, welche Steueroase für welches Bedürfnis am besten sei, welche Konstruktion den größten Schutz verspreche und schworen immer wieder, dass die hochsensiblen Daten der wahren Eigentümer bei Moss von gut aufgehoben seien. Man habe ein State-of-the-Art-Datencenter und die Verschlüsselung aller Kommunikation geschehe mit höchsten Weltklasse-Standards, beruhigte ein Moss von Kundenbetreuer einen Schweizer Kunden, der sich nach der Offshore-Leaks-Enthüllung um die Sicherheit seiner Daten sorgte. Auch anderen Kunden schwört Moss von, dass all die sensiblen Daten bei Mossack Fonseca in guten Händen seien und Panama niemals verlassen würden. Anmerkung: Eine entsprechende Anfrage ließ Moss von unbeantwortet. Nun ist genau dies aber passiert. Und es liegen nicht nur Daten bei uns, bei den Journalisten. Auch die deutschen Steuerbehörden haben, wie hier im Buch bereits erwähnt, nach unseren Informationen vor einiger Zeit für 1 Million Euro Unterlagen gekauft, die rund 600 Mossack Fonseca-Firmen mit mutmaßlich deutschen Besitzern betreffen. Die Fahnder durchsuchten aufgrund dieser Daten im Frühjahr 2015 nicht nur bei Helfern und Ermöglichern wie der Commerzbank, sondern nach unseren Informationen auch bei rund 100 Moss von Endkunden. Die Dokumente, die die Fahnder bei ihren Hausbesuchen sichergestellt haben, sind sozusagen die Gegenstücke zu den Einträgen im internen Moss von System. Die einen offenbaren die Absicht, Steuern zu hinterziehen, die anderen belegen, dass Steuern hinterzogen wurden. Der Nachweis, dass Mossack Fonseca deutschen Bürgern die Steuerhinterziehung ermöglicht hat, wird damit wohl gerade von staatlicher Seite erbracht. Einige deutsche Banken wie die Commerzbank oder die HSH haben wegen ihrer Geschäfte mit Mossack Fonseca schon Bußgelder in zweistelliger Millionenhöhe akzeptiert, damit die Verfahren gegen sie eingestellt wurden. 17 Millionen Euro etwa die Commerzbank, 22 Millionen Euro die HSH Nordbank. Die Summen setzen sich jeweils zusammen aus Strafzahlungen und der Abschöpfung unrechtmäßiger Gewinne aus den illegalen Geschäften. Auf diese Zahlungen wären die Banken vermutlich nicht eingegangen, wenn sie nicht geholfen hätten, Steuern zu hinterziehen. Gerade die Commerzbank war übrigens anfangs sehr skeptisch, was die Zusammenarbeit mit Moss von anging. Ihre Mitarbeiter hatten große Sorge, die geheimen Geschäfte könnten auffliegen oder die Scheindirektoren mit dem Geld der Kunden verschwinden. Mossack Fonseca erklärte das System wieder und wieder und schlug dann eine besonders sichere Lösung vor. Bankkunden könnten ihr Geld in einer Offshore-Firma unter dem schützenden Dach einer anonymen Stiftung verstecken. So hätten die Kunden den Vorteil, gegenüber den deutschen Steuerbehörden wahrheitsgemäß die eingangs genannten Fragen zur Kontoinhaberschaft, zur wirtschaftlichen Berechtigung und zu Vollmachten verneinen zu können. Übersetzt heißt das: Die Kunden könnten dem Finanzamt sagen, dass ihnen das Konto nicht gehört und dass sie nicht darauf zugreifen können, weil das Konto pro forma der Firma und die Firma pro forma der Stiftung gehört, die wiederum den Kunden als Begünstigten einsetzt. Dieser Tipp kam laut dem vorliegenden Brief direkt von unserem Seniorpartner Herrn Jürgen Mossack, dem deutschen Chef von Moss von. Anmerkung: Jürgen Mossack antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Tatsächlich gerät Mossack Fonseca in den vergangenen Jahren immer und immer wieder ins Visier von Staatsanwälten wegen Ermittlungen, in die von Mossfon gegründete Firmen verwickelt sind. Im April 2008 beispielsweise trifft in der Zentrale in Panama eine leicht panische E-Mail einer Mitarbeiterin des Büros auf den Seychellen ein. Sie schreibt, der Generalstaatsanwalt der Seychellen habe sich gemeldet, gegen 4 von Mossfon verwaltete Firmen liefen Ermittlungen und das sei nun schon der 6. Fall in nur einem Monat. Die Frau hat offensichtlich Angst, was passiert, wenn die Fälle vor Gericht landen, und fragt, gibt es eine Art Haftungsausschluss, der verhindert, dass gegen uns Angestellte von Mossack ermittelt wird? Tatsächlich haben wir bislang keinen Fall gefunden, in dem Mossfon als Gehilfe angegangen wurde. Die Staatsanwälte haben sich am Ende dann doch immer auf den Haupttäter konzentriert, also die Personen oder Organisationen, die bei Mossfon Verschleierung suchten. Bislang. Nach unseren Informationen ermitteln die deutschen Steuerbehörden nämlich gerade auch gegen die Verantwortlichen der Kanzlei Mossack Fonseca wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung, also auch gegen Jürgen Mossack. Die Fahnder fragen sich offenbar, ob man in der panamaischen Kanzlei mehr wusste, als nach außen der Anschein erweckt wurde. Im Gegensatz zu den Fahndern fragen wir uns das nicht mehr. Wir wissen es. Damit bricht die zentrale Verteidigungslinie Mossack Fonsecas in sich zusammen. Natürlich weiß im Grunde auch jeder, dass Offshore-Firmen oft für solche Zwecke gegründet werden. Aber da Mossack Fonseca sich nun mal entschieden hat, uns gegenüber Theater zu spielen, müssen wir dieses Spiel als solches entlarven. Mossack Fonseca verglich sich uns gegenüber mit einem Großhändler, der nicht wisse, was der Endkunde schließlich mit der Ware anstelle. Aber die Kanzlei weiß eben in vielen Fällen sehr wohl, was in solchen Firmen vor sich geht. Mossfon hält ja oftmals die Ware in Stand und führt sogar darüber Buch. In den Fällen, in denen Mossfon-Scheindirektoren die Firmen leiten, ist Mossfon nicht selten sogar in fragwürdige Geschäfte direkt involviert. Im Februar 2015 hatte Mossfon uns auch erklärt, dass jede Person, die eine Vollmacht für eine Firma bekomme, zuerst geprüft werde durch einen sogenannten World Check. Auffällige Kunden würden dann gar nicht erst angenommen oder bekämen keine Vollmacht. Nun sehen wir in den Daten den Fall eines hochrangigen südamerikanischen Managers einer staatlichen Ölfirma. Sein Name fällt dem Mossfon-Mitarbeiter auf und er erklärt dem Anwalt des Ölmanagers, man könne ihm keine Vollmacht für die Firma ausstellen. Was aber ginge, dass man die Vollmacht für den Sohn ausstelle? Es solle einfach nicht erwähnt werden, dass der Bevollmächtigte der Sohn des eigentlichen Inhabers sei. Das Bild vom Großhändler stimmt nicht, aber Mossfon versucht es immer wieder zu platzieren. So versucht sich die Kanzlei von ihren ethisch herausgeforderten Endkunden zu distanzieren, wie Jürgen Mossack diese Art von Klientel in einem Lobbybrief an die Finanzregulierungsstelle der britischen Jungferninseln nennt. Er hätte auch schreiben können, Kriminelle. Es scheint, als hätten auch Jürgen Mossack und sein Partner mit ethischen Herausforderungen zu kämpfen.